Sie hören immer noch das Filmmagazin Vollbild im Deutschlandradio Kultur. Gewaltdarstellungen im amerikanischen Kino, das ist immer eine recht heikle Angelegenheit. Blutig und ausufern sind sie längst Teil der ganzen Unterhaltungskultur Hollywoods geworden. Aber wann sind diese Gewaltbilder denn gerechtfertigt und wann nicht? Diese Frage stellt man sich zurzeit wieder einmal bei Quentin Tarantino. Sein neuester Film, The Hateful Eight, muss sich wieder fragen lassen, ob die Gewalt nicht verherrlicht wird. Dabei geht es zunächst recht gesittet zu. Der Film ist ein Bürgerkriegswestern mit 8 Gestalten in einer verschneiten Hütte in Wyoming. Einer von denen ist nicht das, was er vorgibt zu sein. Was ist er dann? Einer, der mit der da unter einer Decke steckt. Und was hast du zu all dem zu sagen? Wir warten nur darauf, dass ihr eingeschlafen seid. Und dann töten wir euch alle. Ein Ausschnitt aus The Hateful Eight. Gewaltporno oder doch tiefsinnige Auseinandersetzung mit dem Ursprung der amerikanischen Gewalt? Das bespreche ich jetzt mit Filmjournalist Hartwig Tegeler. Guten Tag. Hallo. Es ist ja so bei Tarantino, man erwartet doch diese Gewalt. Das Blut muss fließen, darauf gründet doch auch sein ganzer Ruhm. Bei The Hateful Eight ist es dann doch das Übliche dann, oder? Am Ende, ja. Nur das Ende ist dann die letzte halbe Stunde eines Films, der ja so um die 3 Stunden lang ist. Und am Ende, da rumpelt es richtig Tarantino-mäßig. Also es ist ein fulminantes Massaker, was da passiert. Man muss aber sagen, dass es Gewaltmomente gibt in diesem langen Film, die eben nicht so opulent ausgeführt sind und trotzdem eine ziemliche Wirkung haben, wenn zum Beispiel die Hauptfigur Jennifer Jason Leigh, wenn die zum Beispiel von ihrem Kopfgeldjäger, der sie gefangen hat, sozusagen absolut willkürlich zusammengeschlagen wird. Das sind auf einmal ganz andere Momente, in diesen Film kommen, aber im Prinzip, also jeder Tarantino-Fan, zu dem ich nicht gehöre, kriegt am Ende die Ladung, die er gerne hätte. Das ist wohl richtig. Wenn wir jetzt mal bei der Gewalt bleiben, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, es ist eine recht amerikanische Angelegenheit. Das darf man ja nicht vergessen, was für ein problematisches Verhältnis die amerikanische Gesellschaft überhaupt zur Gewalt hat. Das wird uns regelmäßig in den Nachrichten gezeigt. Wie haben denn nun die US-amerikanischen Rezensenten auf The Hateful Eight geguckt? Ja, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, da ist mir etwas passiert, was mir in der Form bisher noch nicht passiert ist, bei einem Film, bei einem Western. Ich dachte immer, ich bin ziemlich Western-kompetent und dann schickte mir ein Freund die Rezension von Richard Brody aus dem New Yorker. Also man muss sagen, Tarantinos Film ist ein Bürgerkriegswestern, damit gehört er zum Genre. Es gibt Legionen von Bürgerkriegswestern in der Filmgeschichte, also mit anderen Worten 1861 bis 1865, dieser Civil War, also richtig so abgehangenes Genre, dachte ich mir, naja, Tarantino mal wieder mit seiner Liebe zum Kino, zur Filmgeschichte insbesondere. Und dann lese ich also diese Rezension und dann wird es für mich sehr, sehr peinlich, weil ich da überhaupt erst angefangen habe zu begreifen, erstens, dass Tarantinos Film eine sehr, sehr komplexe Diskussion über den US-amerikanischen Bürgerkrieg ist und dass dieser amerikanische Bürgerkrieg im, sagen wir mal, in der kulturellen und historischen Erfahrung der US-Amerikaner und auch in der Jetztzeit eine wirklich noch sehr, sehr wichtige Bedeutung hat. Also, um es nochmal ganz deutlich zu machen, wenn wir beide jetzt anfangen würden, über den dänischen Krieg von 1864 zu reden, dann würden Sie zu Recht sagen, womit kommen Sie denn da? Und wir reden bei Tarantino über eine Epoche 1861 bis 65, sagte ich schon, die offensichtlich so tief eingegraben ist als nationales, unbewältigtes Trauma. Und das sehen natürlich die US-amerikanischen Kritiker aufgrund ihrer Erfahrung anders, als wir europäischen Zuschauer es erstmal so selbstverständlich sehen. Wie verhält sich das aber trotzdem mit unserem Fokus Gewaltdarstellung? Was ist das denn für eine Gewalt, die wir da zu sehen bekommen? Naja, was macht man als Filmkritiker, wenn man auf einmal erwischt wird bei seinem historischen Unwissen über sein geliebtes Genre? Man fängt an zu lesen und ich habe dann mal nachgelesen, was eigentlich die Nachwirkungen des US-amerikanischen Bürgerkrieges, also wenn man so will, in der kollektiven, unbewussten Psyche der Amerikaner eben auch sind. Dieser Film spielt ja, das wird ziemlich deutlich am Anfang gesagt, einige Jahre nach dem US-amerikanischen Bürgerkrieg. Und wenn wir mal die historische Situation damals sehen, wo ja den Nordstaaten, die Südstaaten besiegt haben, die Südstaaten sagen, jetzt fand die Invasion der Nordstaaten statt und die Sklaven wurden befreit, was ja übrigens auch das Thema von Django Unchained, dem vorherigen Film von Tarantino ist. Und dann findet in den USA etwas statt, ab 1865, aber bis ins 20. Jahrhundert hinein, was schlichtweg eine terroristische Gewalt der Weißen gegenüber den Schwarzen ist. Also es werden Tausende von Schwarzen gelyncht durch einen weißen Mob. Und das, da entsteht dann ein Rassenhass, dieser neue Rassenhass. Und mit diesem Begriff des Rassenhasses, damit springen wir mit Tarantino natürlich in die Jetztzeit. Also ich darf daran erinnern, dass Tarantino selber ja sehr aktiv gegen die willkürliche Polizeigewalt in den USA heutzutage gegenüber Afroamerikanern ist, also sowohl in Interviews als auch in Demonstrationen. Und damit macht sich auf einmal natürlich ein Thema auf bei Tarantinos Western, dass, ja, ich würde es mal so formulieren, dass diesem Film in gewisser Weise einen historischen Untergrund gibt. Die Amerikaner, die US-amerikanischen Rezensenten haben in diesem Zusammenhang, übrigens ein sehr, sehr harter Begriff, aber lassen wir den einfach mal so stehen, von dem Schlachthaus USA geredet, das Quentin Tarantino hier beschreiben würde. Haus trifft es ja, denn die ganze Handlung spielt ja in einem Haus, sogar in einem Zimmer, ja, wenn man ja ehrlich ist. Ich muss zu dieser Sklaverei zurückkommen. Mir war das sehr einleuchtend, wenn es um Django Unchained geht. Da gibt es ja auch sehr harte Sachen und da musste er sich auch nochmal wieder rechtfertigen, Tarantino. Und damals sagte er ja, ich zeige ja nur das, was war. Also wenn er einen Film über die Sklaverei macht, dann muss er auch die Brutalität zeigen, mit der die Amerikaner die Sklaven behandelt haben. Aber um ehrlich zu sein, in diesem Film gibt es keinen Sklaven. Selbst Samuel Jackson ist ja theoretisch ein befreiter Mann. Ja, das ist richtig. Aber der Urgrund des Rassismus, heute sind die Afroamerikaner in den USA ja auch keine Sklaven mehr, aber trotzdem gibt es diesen Rassismus. Und der Urgrund des Rassismus, der wird in diesem Film beschrieben und in dieser eruptiven Schlachtorgie am Ende. Aber sie kommen natürlich auf einen ganz entscheidenden Punkt. Stimmt es denn, oder sagen wir es mal so, wenn Tarantino sagt, ich muss das so zeigen, weil es so war, ist das nicht eigentlich eine unfassbar naive Aussage gegenüber der Filmgeschichte, übrigens auch gegenüber seinen eigenen Filmen? Das Problem ist ja immer, was wird aus Gewalt, wenn wir sie in dieser drastischen Form in gewalttätigen Bildern auf der Leinwand sehen? Und das ist natürlich eine Diskussion, die Jahrzehnte und Jahrzehnte zurückgeht in die Filmgeschichte. Dann gehen wir doch mal Jahrzehnte zurück in die Filmgeschichte. Der klassische Hollywood-Erzählfilm, was kann der denn mit dem Thema Gewalt im Optimalfall anstellen? Nehmen wir mal aus der klassischen Periode, spätklassischen Periode des Western-Genres ein Beispiel, Sam Peckinpah, der 1969 den Film The Wild Bunch gesehen hat. Und da ist dieses berühmte Todesballett drin. Also, wenn man so will, während Tarantino-like, ein Showdown, wo es gemetzelt, gemordet wird in Zeitlupe und so weiter. Sam Peckinpah, der Erfinder des Todesballetts. Das Problem war nur, dass schon im nächsten Film, wo er das zelebriert hat, lassen wir mal all seine Epigonen beiseite, das Ganze sich verselbstständigt und erlahmt hat. Das heißt, im Kino wird natürlich die Darstellung der Gewalt sehr schnell zu einem Stereotyp und Sie haben es ja am Anfang auch erwähnt, das ist ja ein Standard-Topos im US-amerikanischen Kino, vom Western bis eben zum Polizeifilm und so weiter und so fort, bis eben zum Gewaltporno, da haben wir ja auch schon einen Fachbegriff für. So, das heißt mit anderen Worten, inwieweit ist die Darstellung der Gewalt Teil der Erzählung? Inwieweit rechtfertigt sich diese Gewaltdarstellung über die Erzählung? Und da bin ich, was Tarantino betrifft, sehr, sehr skeptisch. Wenn man seine Filme der letzten Jahre sieht, dann hat es immer das Gefühl, dann bekommt man immer das Gefühl, als ob sich hier etwas vollkommen verselbstständigt hat. Ich möchte übrigens noch ganz kurz einmal einen Satz von Richard Brody aus dem vorhin erwähnten US-amerikanischen Artikel über Tarantinos Film zitieren, der sagt, Tarantino mache am Ende Sandkasten-Blutkuchenspiele aus der Geschichte und bleibt am Ende einfach ein immer jugendlicher Filmemacher. Und das meint natürlich die Kritik. Wir können lange darüber streiten, ob sich das rechtfertigt, weil die Zeit so gewalttätig war, weil die Gewalt in den USA, Schlachthaus nochmal gesagt als Begriff, weiterhin da ist. Aber im Kino selber verweht quasi die Wirkung der gewalttätigen Bilder, wenn sie zu drastisch sind. Und das empfinde ich am Ende von Tarantinos Film genauso. Sagt Hartwig Tegeler. Wir sprachen über die Gewaltdarstellungen im amerikanischen Kino. Anlass war natürlich Quentin Tarantinos The Hateful Eight, der seit Donnerstag in den deutschen Kinos läuft. Vielen Dank. Gerne geschehen.